Liebe Leute, es ist Folge 100 vom Berlin-Podcast. Es wird gefeiert, oder Marc? Ja, aber hallo. Aber wir sagen euch nicht wo, sondern wie. Und es gibt die abgefahrensten Party-Stories der letzten drei Jahrhunderte. Also bleibt unbedingt dran. Herzlich willkommen zur 100. Folge vom meisten Berlin-Podcast. Irgendwas ist doch immer. Ich bin wie gewohnt der Stefan und hier ist der Mann, der natürlich auch in dieser Folge 100% geben wird. Hier ist René, hallöchen. Ja, hallo Stefan und hallo da draußen an den digitalen Empfangsgeräten zur 100. Folge. Und heute wie immer mit dabei unser Lieblingspartygast. Hallo Marc. Auch ich begrüße Sie zu einer neuen Ausgabe von Biete Unterhaltung, Suche Zuhörer. Warum die anderen beiden hier sind, weiß ich nicht. Aber vielleicht haben Sie ja noch was zu sagen. Hallo René und Stefan, wie sieht's aus bei euch? Es sieht gut aus. Folge 100. Ich habe mir die 1 geschnappt und da sind noch 2 Nullen übrig. Könnt ihr euch aufteilen. Oh, der war gut, oder? Nein. Stefan lässt sich seine Gags offenbar im Moment schreiben. Ich schreibe mir die selber, das wisst ihr. Ich hoffe, das hast du nicht aus unserer Kasse genommen, das Geld dafür. Nein, genau. Habe ich mich an eine Werbeagentur gewandt und nein, natürlich nicht. Nein, schön, dass ihr da seid, 100 Folgen Podcast. Und ja, für dich, Marc, ist es ja noch keine 100. Folge. Muss man ja auch dazu sagen. Aber das stört uns gar nicht. Völlig irrelevant. Genau. Ne? Du bist herzlich willkommen heute und wir feiern zusammen die 100. Folge. Was heißt feiern? Damit ist ja Marc der Jüngste unter uns 100-Jährigen dann. Genau. Ist ja auch mal ein schönes Gefühl, oder Marc? Ich fühle mich trotzdem wie ein alter Hase in dem Metier. Ja, ich wollte gerade sagen, also 100 Folgen ist schon was Besonderes. Und ich habe mal so in den letzten Wochen so beobachtet, die Podcasts, die ich höre, da gab es auch viele 100, sozusagen 100. Folgen, so ein Jubiläum. Aber die wurden einfach am Ende ganz normal abgespult, sage ich mal, ohne große Feiereien. Natürlich wurde darauf angesprochen, aber ich denke, heute versuchen wir es mal so ein bisschen auf das Positive, auf das Party machen, auf das Feiern. Wir feiern einfach alle Themen, die wir heute haben. Vielleicht gibt es ja auch Themen, die wir nicht feiern. Kann ja auch sein. Ja, da bin ich ja mal gespannt, wie du so am Feiern bist. Aber das sage ich euch. Also ich feiere das jetzt schon. Ja, siehst du, da geht's schon mal gut los, ne? Nein, wir reden ja nicht nur über positive Dinge. Es kann ja auch sein, dass wir Neuigkeiten haben, wo man dann sagen muss, das feiern wir überhaupt nicht. Stefan, ja? Du hast das Prinzip nicht verstanden. Sowas hat auf einer ordentlichen Fete nichts zu suchen. Hier heißt es, Gläser klingen, lachen, weiße Jacketts und schöne Frauen. Das stimmt. Dann möchte ich, was auf der Fete was zu suchen hat, sind ja Gäste. Ja. Und dann würde ich jetzt gleich mal die Chance nutzen und uns in unserem Namen uns bei unseren Gästen bzw. Zuhörern ganz recht herzlich für die letzten 100 Folgen Beisitz zu bedanken. Ja. Und ja, mach mal. Ich möchte das an der Stelle, also wir kennen ja nicht alle unsere Hörer, aber nicht persönlich. Die zwei wichtigsten, nein, wir kennen einige und die möchte ich jetzt einfach mal namentlich erwähnen, wenn es euch bist genehm du ist. Denn vollkommen wahnsinnig? Du kannst ja jetzt hier nicht einfach Namen rauskloppen. Doch, persönlicher Dank, nein, es muss einfach mal ein persönlicher Dank raus und vielleicht, wenn es auch nur in Vertretung für euch da draußen ist, geht ein fetter Dank raus an zum Beispiel Ronny, der Hörer, der, den wir garantiert über den einen oder anderen Lauf begleitet haben, wenn ihr euch erinnert, ein Jahr lang ist er jeden Tag joggen gegangen mit uns im Ohr und ich wette, dass wir mit dazu beigetragen haben, weil unsere Folge vielleicht dann doch länger ging, als er durchgehalten hätte und vielleicht hat er sich gesagt, ich will zu Ende hören, ich ziehe durch. Dank geht auch an Gordon, unseren Spaziergänger, mit den besten Zusammenfassungen, die je geschrieben wurden. Entschuldigung, Marc, an dich, aber Gordon hat's halt, Gordon kann sich ja mal mit dir zusammensetzen. Nein, Gordon hat das auf eine sehr eigene und sehr unterhaltsame Art und Weise gemacht. Besten Dank dafür. Vielen Dank auch an Ben ohne den wir dieses geile Design nicht hätten. Da hat er sich für ein Zeug gelegt. Danke nochmal. Der hört auch regelmäßig beim Zocken unserem Podcast. Wer weiß, wie oft er schon bei, weiß ich nicht, Call of Duty abgeknallt wurde, weil er unseren Podcast gefolgt ist. Ja, fettes Dankeschön auch an Jessica. Die hat ja schon hier eine Rolle gespielt im Podcast. Urlaubsvertretung. Mein ganz persönliches Dankeschön, genau. Ja. Die hat nämlich mich vertreten. Dadurch konnte ich in den Urlaub, konnte mich erholen von euch beiden Nasen. Danke auch den Hörervertreter Peter. Der war jetzt lange still gewesen, aber wir wissen, dass er irgendwo da draußen ist. Der hat immer alles unter Kontrolle. Peter, wir finden dich. Ja. Wenn wir hier einen Pup quer sitzen haben, dann weiß er das schon zwei Tage vorher. Danke auch an Mauritius, der jetzt ganz frisch in Erscheinung getreten ist. Wir hoffen, wir kriegen ein bisschen was von dir mit. Ne? Also nicht nur konsumieren, sondern auch... Von dem wird noch viel zu hören sein, aber dazu das an anderer Stelle hoffen. Mehr. Also ab 100 geht es aufwärts bei ihm. Mhm. Dann dickes Dankeschön an unsere Stammkritiker Kuschi und Hannes. Auch bekannt als zu breit für Sessel, dem zweitmeisten Berlin-Podcast. Die beiden, die zu breit sind für Sessel. Nein, das ist ja der meistgehörte Podcast aus Ost-Berlin. Sagen der wir beliebteste ja Podcast der beliebteste. Ost-Berlins. Genau. Und da wir ja Marc dabei haben, unseren Quoten-Wessi, können wir das ja natürlich nicht sagen. Aha. Ja, und Hannes war ja auch schon fremdgegangen oder übergelaufen. Moderatöse. Ja. Ja. Folgen, die Betroffenen werden übrigens alle in den Shownotes verlinkt, ja. So, dann erhöhen wir jetzt mal das Tempo ein bisschen. Danke an Jochen, Maria, danke an Thomas, Olli, Christa, Florian, Holger, Sven, Diama, Timmy, Melanie, Gudrun, Steffen. Und die zwei anderen, die ich noch vergessen habe. Vielen Dank an euch da draußen. Ja. An all die Vergessenen da draußen. Wir können uns leider nicht mehr an euch erinnern, aber irgendwas ist ja immer. Ja. Ihr könnt euch gerne beschweren. E-Mail-Adresse kennt ihr. Kontaktmöglichkeiten werden im Laufe der Sendung definitiv nochmal zu hören sein. Absolut. Beschwert euch. Absolut. Ne? Und soeben höre ich es. Ganz Neukölln, wo ich hier ansässig bin, scheint uns auch zu feiern. Mag aber auch nur daran liegen, dass die Jahreszeit wieder etwas fortgeschritten ist. Also das Jahr an sich ist fortgeschritten. Sprich, mit 7-Meilen-Stiefeln steuern wir auf den kalendarischen Wahnsinn, genannt Silvester, zu. Und bei mir donnert es schon wieder in den Straßen. Ist kein Gewitter. Da braucht man keinen Fußball für, da braucht man kein Silvester für. Also hier wird schon wieder Südbeirut irgendwie nachgespielt. Es ist furchtbar. Neukölln wärmt sich schon mal vor. Genau. Ja. Ne? Ja. Die wissen, wie so man feiert. Das. Das kannst du laut sagen, ne? Wie gesagt, 100 Folgen, wirklich klasse, dass wir das so lange ausgehalten haben. Und jetzt fällt es mir ein, ich habe fast mein Fenster hier weggemacht. Ich kann noch ein bisschen ZDF machen, Zahlen, Daten, Fakten für alle Fetischisten. Die 100 Folgen, also 99, sind 123 Stunden, 56 Minuten und 10 Sekunden insgesamt. Und das Ganze macht macht insgesamt 9,31 Gigabyte an Daten, die wir hier ins Netz geschleust haben. Und ihr fleißig hört bei den beliebten Podcast-Diensten. Ist ja nicht sehr nachhaltig, Steffen. Vielleicht sollten wir die Qualität mal halbieren, damit weniger Strom durch die Leitung läuft. René, wenn man nichts Vernünftiges beizutragen hat, einfach mal den Mund halten. Okay, genau. Dann lassen wir die Qualität so, wie sie ist. Und in diesem Sinne, wir feiern das einfach, dass wir die 100 Folgen haben. Und wie sieht's aus? Fällt euch spontan was ein, was wir berichten müssen in der 100. Folge? Ja, also ich könnte zum Beispiel mal ganz kurze Historie in zwei Sätzen geben. In zwei Sätzen, dann bitte. Satz 1. Satz Nummer 1. Die erste Folge unseres Podcasts, dieser Staffel, muss man dazu sagen, wurde am 4. März 2019 ausgestrahlt. Ja. Eigentlich nur als Pilotversuch. Und nach 8,5 Jahren Pause, Stefan. Denn wir waren offiziell schon bei der 106. Folge. Das heißt, genau. Rein rechnerisch sind wir jetzt bei der 207. Ja, aber es spielt keine Rolle, weil das sind ja rechnen. Alte Ihr Folgen, kennt das. Genau. Ja, Mathematik war ja auch ein Klassiker in diesen 100 Folgen. Stimmt's, Marc? Du hast es gerade gesagt. Da fällt mir ein, habe ich hier irgendwo einen Zettel? Ja! Wollt ihr eine Matheaufgabe von mir haben? Zum Warm-up? Nein. Das war ein super Stichwort. Ach so, wofür? Ich mache mit euch danke Marc, das hätte ich fast vergessen. Ich mache mit euch kurz einen Test, ja? Der zwingt sich immer in die Überleitung okay, rein. Okay, pass auf. Und ihr, liebe Hörer. Ich bin nicht so der Prüfungsmensch, ja? Ihr, liebe Hörer, könnt gerne mitmachen. Kurze Matheaufgabe und dann schauen wir mal. Also, ihr denkt euch bitte eine Zahl aus jetzt. Matheaufgabe im Podcast. Ja. Also, ich glaube, jetzt hakt's. Jetzt hakt's komplett bei dir aus. Geht ganz schnell. Wir sind in der 100. Folge. Also ich mache den Partyspiele, Spaß hast du doch gesagt. Das ist ein Partyspiel, um zusammenzukommen. Okay, Partyspiel. Party klingt gut. Ich bin dabei. Yay. Die Drogen kommen erst noch hier, der Trophyspruch und so, ne? Kommt später. Gehört ja auch zur Party. Also, ihr denkt euch eine Zahl bitte aus. Ja, habe ich. Gut. Merkt euch die Zahl, ja? Auch dann, noch. Verdoppelt ihr mir auf. Ja, genau. Marc, schreibt ihr dir auch auf? Okay. Ihr verdoppelt die Zahl bitte. Natürlich. Dann addiert ihr bitte die Zahl 4 dazu. 4 dazu. Dann sind wir bei, gut. Und jetzt teilt ihr das Ganze durch 2. Durch 2 teilen. Ja. Und dann zählt ihr 1 dazu. Ach. Und jetzt kommt's, die Zahl, die ihr euch ausgedacht habt, zieht ihr jetzt davon ab. Aha. So. Ja. Und welche Zahl kommt raus bei euch? 3. Bei mir auch. Und ich wette, liebe Podcast-Hörer, bei euch allen genauso. Das war die Matheaufgabe. Okay, Stefan, also der hat mich jetzt nicht so beeindruckt, weil, pass auf, ich hab auch einen. Ja. Denk dir mal eine Zahl aus, Stefan. Okay. Ich schreibe mir auf. Dieser Zahl. Du musst nicht mitmachen, das ist nur für Stefan, den machen wir jetzt fertig. Das ist nur für Stefan, nur zum Zeigen. Ich fasse es auch ganz kurz. Ja. So, dann zieh mal von der Zahl 1 ab. Ja. Ich wette, dass die Zahl, die jetzt übrig bleibt, 1 kleiner ist als die Zahl, die du dir gedacht hast. Und, stimmt's? Stimmt's, Stefan? Sag gut, kannst du sagen. Toller Trick, also ist ja Magie. Also so macht doch Mathe-Lernen Spaß, oder? Mann. Ja, so ist das. Gut, man muss dazu sagen, Marc muss das ja schon nicht schon seit immer ertragen hier. Ja. Marc ist nämlich seit Folge 30 vollwertig mit dabei. Nee, bist du seit der Folge 30, weißt du das eigentlich selber, Marc? Bist du in Folge 30 in Erscheinung getreten oder vollwertig mit? Da war dein erster Gastauftritt. Folge 30 war mein erster Gastauftritt. Oh, krass, schon 70 Folgen, ey. Also ich war voll, aber nicht vollwertig dabei. Und du hast ja am Anfang April warst du. April 2020 übrigens, ne, war das. Am Anfang war ja Marc in so einer Rolle als Therapeut ein paar Folgen da, ne? Das war ja sein Anfang. Das ist er doch immer noch. Übrigens, ja, aber nicht mehr so offensiv. Eine meiner 3 Lieblingsfolgen. Ja. Gutes Stichwort. Also wir feiern das definitiv. Nicht nur die Matheaufgabe, sondern auch, dass Marc irgendwann dazugestoßen ist. Wir haben ihn halt gesehen und aufgelesen, haben gesagt, hey komm, wir haben einen Podcast, mach doch mit, probier doch mal. Genau, musst doch hier nicht draußen unter freiem Himmel schlafen, komm, genau, machst einen Podcast, dann kannst du ja wieder eine Wohnung leisten. So ist es. Ja. Aber wenn du schon sagst Stichwort, dann würde ich da direkt sofort einhaken. Wir haben uns nämlich überlegt, liebe Hörerösen und wer auch immer da draußen ist, welche sind eigentlich so unsere persönlichen 3 Lieblingsfolgen? Oh ja. Und da würde ich ganz gerne vorsprechen und Stefan hat das schon angesprochen, ich hatte einen Auftritt als der Therapeut. Also das haben wir so ein paar Folgen lang haben wir das so durchgezogen als Running Gag. Und es gab direkt eine Folge, nämlich die 35. Die hieß direkt Der Therapeut. Da habe ich mich ein bisschen in den Vordergrund gespielt. Und die gefällt mir nach wie vor sehr gut. Das ist eine meiner 3 Lieblingsfolgen. Das ist mein Platz Nummer 3, sage ich mal. Mhm. Soll ich gleich die anderen beiden auch noch raushauen? Nee, lass mal mixen. Machen wir Reihe um. Stefan, dein Platz 3. Ja, ich habe mir ein paar aufgeschrieben, aber die jetzt nicht so sortiert, aber ich sage jetzt mal spontan, Platz 3 ist für mich die Folge 24 und zwar ging es da ums Geocaching, das war ein kalter Tag bei René um die Ecke, da haben wir Geocaching gemacht und den zweiten Teil des Podcasts ging es um ein ernstes Thema und zwar um vermisste Personen und diese Podcast-Folge ist einer der beliebtesten Podcast-Folgen in der Statistik. Und ich kann mich auch sehr gut dran erinnern. Das war sehr schön. Da war sogar Vanessa mit bei dann noch. Ja, also ich kann mich auch an die Folge sehr gut erinnern. Es hat eine Menge Spaß gemacht da an diesem Tag. Die war übrigens von Januar 2020. Mhm. Durch Lichtenrade im Süden von Berlin zu ziehen. Und ich weiß gar nicht, 5, 6 Geocaches. Und das war so witzig. Da war einer mit einer toten Hand dabei, wenn du dich erinnerst. War ein sehr abgefahrenes Erlebnis, bis in die Dunkelheit hinein. Ja. Und hat mega viel Spaß gemacht. Das stimmt. Mochte ich auch. War bei mir der Platz 4. Aber wir hatten ja mehrere Geocaching-Stationen, ne? Also Folgen. Da war ja auch einmal das Experiment mit dem, wie hieß der YouTuber? Das ist der Geobastard. Ja, das ist tatsächlich auch, das war Folge, warte mal, den habe ich nämlich auch auf der Liste, der Geobastard. Jetzt fällt das Redi ein. Folge 19 war das. Ah ja. Folge 19 mit dem Geobastard, mega, mega coole Geocaching-Tour. Lohnt sich auf jeden Fall mal reinzuhören, hat echt eine Menge Spaß gemacht. Aber meine Lieblingsfolge, Platz Nummer 3, ist unsere RBB-Folge, der Folge 25 aus März 2020. Da haben wir in einer Senderegie aufgezeichnet. Habe ich auch. Während einer Drehpause, sicherlich ein sehr cooles Erlebnis gewesen. Wir waren öfter beim RBB gewesen zusammen. Und es war, glaube ich, auch der Tag, an dem ich versehentlich beim UFA-Studio für gute Zeiten, schlechte Zeichen Alarm ausgelöst habe. Ja. Ja, kann man sich mal anhören. Das war mein Platz 3. Mein Platz 2 ist die Folge Nummer 69. Immer unterwegs. Dort zeichneten wir auf im Hauptbahnhof. Es war draußen etwas frisch, glaube ich. Deswegen sind wir in den Hauptbahnhof reingegangen. Oder es war, dass draußen zu viele Umgebungsgeräusche waren. Jedenfalls auf einer der, wie sagt man, also wir waren nicht ganz unten auf dem Bahnsteig, sondern eine Ebene darüber. Und wir hatten unsere Ruhe und wir hatten das Thema öffentlicher Personennahverkehr und Individualpersonenverkehr für und wieder. Und die Folge gefällt mir deswegen so, weil vor allen Dingen René und ich da wirklich richtig schön miteinander gerungen haben. Ich will nicht sagen gestritten, wir haben sehr angeregt miteinander diskutiert und es war höchst produktiv und hat mir einfach Spaß gemacht. Supi Sache da. Welche Folge war das nochmal? 69. Deswegen warst du bei Folge 70, 71 und 72 auch nicht dabei. Das ist natürlich völliger gebannt. Quatsch. Gebannt für 3 Folgen. Nein. Aber ich habe, also da kann ich auch anschließen. Also ich fand insgesamt auch viele Folgen, wo wir halt draußen waren, richtig toll. Also ich erinnere mich da auch ans Hotel Park Inn. Das war auch für mich eine Highlight-Folge oben auf dem Dach, auf der Besucherebene. Mit einem super Blick über Berlin. Da hatten wir auch eine Zeit lang versucht, hohe Gebäude irgendwie bekannt zu machen. Also das waren für mich eigentlich mit die coolsten Folgen. Ist die Park-In-Folge, wenn du die herausstellst, Stefan, dann würde ich vorschlagen, dass du noch die Nummer dieser Folge irgendwie ansagst, 65, damit die Hotel Hörer Park-In. Die finden. Genau. Ja. Nummer 65. Ist mir übrigens aufgefallen, also ich bin ja lieber für diese Aufnahmesituation, wie wir sie jetzt haben, quasi im Studio, weil ich finde, dass das hörertauglicher ist, aber meine Highlights sind tatsächlich auch alles Folgen, bei denen wir draußen waren. So auch der Platz 2 in meiner Liste, das war die Aufzeichnung, obwohl draußen stimmt jetzt in dem Fall nicht ganz, die Aufzeichnung in einer Bibliothek und in einer Bücherzelle. Wir haben also wirklich, ihr wisst, was eine Bücherzelle ist, eine Telefonzelle mit Büchern drin. Wir haben in einer Bücherzelle zu zweit aufgezeichnet. Das war mein homoerotischstes Erlebnis, was ich bis dahin hatte. Und in einer Bibliothek, in der für normalerweise Sprechverbot gilt. Das ist die Folge Nummer 10 gewesen im Juli 2019. Sehr informativ, Thema Bibliothek, immer noch aktuell, unbedingt reinhören. Und ich gebe ab an Marc mit Platz Nummer 1 aus seiner Sicht. Jawohl. Platz Nummer 1 ist die Folge 72. Edge Badge war ich nämlich doch bei. Das war Kannst du dir sparen? Hm. Wo wir also lang und breit erklären, wie man irgendwie sein Geld zusammenhält, es hortet und mehrt. Ihr erinnert euch möglicherweise daran. Das ja, war nicht so ein super informativ. Ja. Ja. Ungefähr genauso informativ. Ich nehme an, Stefan hat es nicht auf dem Zettel, weil es einfach zu viele Folgen waren. Die Corona-Folge mit dem Interview. Welche von den vielen? Wir hatten ja, ja drei Corona. Die mit der Umfrage, wo wir eine relativ große Umfrage an Schulen gemacht haben. Ah ja. Und unter Eltern und Schülern, sowas, genau. Ja, mega informativ. Folgennummer habe ich jetzt nicht auf dem Zettel, aber lohnt sich durch die Liste zu scrollen. Eine von den vielen Corona-Folgen. Ja, es war die Folge Anfang der 30er. 51. Ah ja. Also Ende 30. Ja. Also die Umfrage war im Januar 2021. Und wer sich das nochmal angucken will, die Ergebnisse auf berlinpodcast.de auf der rechten Seite unter unserem Logo, da ist der Link zu den Umfrageergebnissen. Das große Thema war halt Schulen im Lockdown. Lockdown war das Thema, genau, ja, richtig. Genau. Ja. Ja, Stefan, deine Eins. Ich habe zwei Einsen. Na los. Also kennt man aus der Schule, aber nee, meine zwei Top-Folgen. Natürlich zum einen Geräusche, da erinnere ich mich an die Zahnarztfolge, Podcast-Folge 11. Absolut. Das war der Hammer. Und sowas liebe ich. Da bin ich schon auf der Suche, wo wir nochmal einen Ort finden, wo man schön im Podcast Geräusche machen kann. Mal schauen. Und auch wieder, wir hatten es ja schon, so kontroverse Themen. Auf jeden Fall die Folge 5, da ging es nämlich um Nachhaltigkeit und das war der längste Podcast von den 100 Folgen. Auch sehr cool mit 4 Interviews von Kollegen von mir und das war wirklich sehr, sehr spannend und interessant. Ja, Nachhaltigkeit ist halt auch ein sehr, sehr komplexes Thema natürlich. Gut, dann also muss ich ehrlich sagen, die Zahnarztfolge war bei mir auch ganz, ganz weit vorne, obwohl ich derjenige war, der auf dem Stuhl saß. aber wer den Podcast fleißig verfolgt, der weiß, dass Stefan zum Ausgleich das außerhalb des Podcasts macht, auf dem Zahnarztstuhl sitzen. Richtig, genau. Ja, also aber eine Podcast-Folge, die mir noch sehr, sehr gut gefallen hat, die sehr viel Spaß gemacht hat, das war Folge Nummer 7 aus Mai 2019. Und zwar ging es dort um DDR-Fluchten, glaube ich. Oder um DDR-Vergangenheiten, ich glaube DDR-Lügengeschichten war der Folgetitel. Und was ich daran ganz cool fand, war, dass Stefan und ich, wir haben jeder eine Story sich ausgedacht, die zu Zeiten des geteilten Berlins stattgefunden hat. Und eine dieser beiden Stories war echt und die andere war eine reine Lüge. Und ja, hätte ich nicht selber quasi das Spiel geführt, hätte es mir eine Menge Spaß gemacht, da auch mitzuraten. Ja, können wir mal überlegen, ob wir das nochmal machen, so 3 Geschichten erzählen und eine davon ist wahr. Ja, war sehr interessant und auch sehr informativ, was DDR-Geschichte und die Teilung Deutschlands betrifft. Das haben wir ja an vielen Stellen, in vielen Folgen gehabt, ne? Weil das natürlich auch ja ein klarer Berlin-Bezug ist. Grenze oder der Wachturm, erinnern wir uns. Ne? Folge ja. 58, wo wir den Grenzturm, den letzten Grenzturm, der in Berlin steht. Genau. Der letzte seiner Art, nicht der letzte, es gibt ja noch ein paar mehr, aber ja, genau. Ja, also sehr spannend und interessant und da ist für jeden was dabei. Und René hat es auch gerade gesagt, also wir haben teilweise auch so eine Serien im Podcast gemacht oder irgendwelche, ja, wiederkehrenden Sachen, ne? Da erinnere ich mich auch sehr gerne an Renés Musikstücke, die wir ja lange nicht mehr gehört haben. Vielleicht kommt das ja auch mal wieder in den nächsten 100 Folgen. Marc schüttelt den Kopf, er hat die Schnauze voll davon. Wenn wir ein bisschen auf den hinter die Kulissen schauen wollen, kann ich gerne mal sagen, woran es liegt, dass mit der Musik nichts mehr wird. Wir entschuldigen uns natürlich an dieser Stelle, dass René unhöflich ist, aber auf einer Party isst man natürlich auch zwischendurch mal einen Snack. Deswegen hört sich das manchmal so komisch an, wenn René redet. Nein, ich sitze hier in einer Chipsschüssel. Ich versuche nur, mich hier frei zu kauen. Dann würde Marc jetzt aber sagen, mach doch mal Chipsgeräusche. Wir sind ja schon hier im Podcast. Hat man in der letzten Folge. Ja. Das spare ich mir heute. Genau. Okay. Gut. Das krümelt nur. Wie gesagt, wir versuchen die alle zu verlinken, dann könnt ihr auch direkt nochmal reinhören. Ihr habt die aber alle natürlich in eurem Stream, wenn ihr in eurer Podcast-App uns abonniert, dann findet ihr alle Folgen natürlich. Alle 100 Stück. Na? Ja, was gibt's noch zu feiern? Prösterchen, erzählt. Berlin, Berlin hat ein paar Geburtstagskinder. Also ja, jedes Jahr. Echt? Aber ich weiß nicht. Sollen wir die Geburtstagskinder, ich habe ein paar rausgesucht. Also ich hatte euch ja im Vorfeld, euch, dir und dir, Stefan und dir, Marc, eine Liste geschickt, die ich im Netz gefunden habe. Ich habe mal ein paar rausgesucht, die man kennt. Vielleicht kennt ihr sie ja auch. Mhm. Und zwar, dieses Jahr gab es ein paar Jubiläen alter Berliner Firmen, die über 100 sind. Da haben wir zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ihr wusstet, dass es ein Berliner Unternehmen ist, Schildkin. Ja. Alkohol, VEB Schildkin. Mhm. Sitzt in, bei dir um die Ecke, Stefan, Kaulsdorf Nord. Ja. An der B1, sind, ne? Oh, ich habe gerade, ja genau, an der B1. Ich wollte gerade sagen, die sind 100, über 100 Jahre, aber die sind erst 90 Jahre alt geworden. Aber was interessant ist, Kaulsdorf Nord ist ja sehr nah am Tierpark. Naja, jetzt ist nicht natürlich, so. ja, okay. Ach, jetzt habe ich, warte mal, sorry, nee, das war mein Fehler. Mathe das und Geografie. So der, nee, ich habe was übersprungen. Ursprüngliche Geschäftsführer, der Herr Schildkin, der ist gestorben und der ist auf dem Friedhof Kaulsdorf begraben. Der wiederum ist gegenüber vom Tierpark, so rum. Aha. Und okay. Der Tierpark wird von der Schildkin Stiftung gefördert. Mhm. Fand ich interessant. Finde ich mal gut, wenn so lokale Lokalhengste sich ein bisschen gütig zeigen. Ja. Ja. Marc, kennst du vielleicht das Unternehmen Ufa Universum Film AG? Ufa Universum. Also ja, ich glaube, dass ja. Und zwar da in Tempelhof in der, boah, mein Gott, das ist, wie heißt denn das? Mariendorfer Straße, die Verlängerung von der Silbersteinstraße. Das ist an der Autobahnabfahrt. Du meinst das Synchronisationsstudio, glaube ich. Keine Ahnung. In Langwitz, ja, das gibt's nicht mehr. Aber, nee, ich meine Tempelhof. Ich weiß gar nicht, die sitzen auf jeden Fall jetzt in Potsdam, das war mal ein Berliner Unternehmen, aber mittlerweile in Potsdam und bekannt für berühmte Filme wie Die Nibelungen, Metropolis, Die Feuerzangenbowle. Nicht so, ne, klingelt nichts, ne? Dann nehmen wir mal Serien. Doch, doch, natürlich, alles bekannt. Kennt man doch. Keine Sorge. Ah, okay, dann pass auf, jetzt wird's noch bekannter. Serien, Hinter Gitter. Ach, um Gottes Willen. Charité, gute, okay. Gute Berliner Serie, sehr empfehlenswert, auf der AD, in der ARD-Mediathek zu finden. Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Guckt ja keiner. Unter uns, Verbotene Liebe, Verliebt in Berlin. Und jetzt wird es noch bekannter, Deutschland sucht den Superstar und das Supertalent, also eine RTL-Schmiede mittlerweile. Ja, und wurde 1917 gegründet, 105 Jahre, Berliner Unternehmen. Krass. Okay, da muss ich jetzt mal einhaken. Kommen wir doch mal zu den wichtigen Jubiläen, gerade was Firmen angeht. Da wäre zum einen natürlich sofort zu nennen die Berliner Kindl-Brauerei. Oh, wann hat die denn Geburtstag? Die ist dieses Jahr, darf ich wieder nichts Falsches sagen, 125 Jahre sind die dieses Jahr. Und dann natürlich noch Hertha BSC. Ja, feiert zu sein 130. Jubiläum. Absolut. 25. Juli 1892 von Brüdern gegründet. Und wisst ihr, warum die Hertha heißen? Ja. Jetzt bin ich gespannt, Marc. Ja, das ist nach so einem Ausflugsdampfer. So ein krass, Schiffchen, oder? Ist das hier benannt. Die hieß einfach Hertha und haben so gedacht, oh, das wäre ein schöner Name für einen Fußballverein. Hier sagt die Tarn, und wie die der Farben, Berliner halt so ist. Die Farben kommen wohl auch von dem Dampfer. Die Schornsteine waren blau, weiß, gelb. Das Gelb war wohl anfänglich noch mit in dem Verein drin. Mittlerweile sind natürlich Hertha nur als die Blau-Weißen bekannt. Also Stefan kennt natürlich nur die Rot-Weißen. Genau. Ja, ja. Und was bei Hertha noch interessant war, sie haben anfänglich Gesellschaftsspiele ausgetragen gegeneinander. Also die spielen gar nicht schon immer Fußball. Obwohl sie von Anfang an als Fußballverein betitelt waren. Die wurden gegründet als Berliner Fußballclub Hertha 1892. Da ist die Jahreszahl. Da ist die Jahreszahl, ja. Und ab der nächsten Saison wird Hertha eine Frauenfußballabteilung aufbauen. Oh, Stefan, Hast du schon was vor? Vielleicht sind die ja erfolgreicher. Viel Erfolg damit. Zwei Sachen wollte ich noch sagen. Noch erfolgreicher. Noch erfolgreicher als Bundesliga geht da gar nicht. Ja, weiß das gar stimmt, nicht, was ja. er will. Ja. Träumer. ihr habt gerade die Kindl-Schultheiß-Brauerei, habt ihr genannt. Und dreimal dürft ihr raten, warum ich die so gut kenne. Ich weiß nämlich, wo die ist. Weil du Säufer bist. Nein, die ist nämlich genau neben dem Sportforum Berlin, wo ich ja ziemlich oft bin. Ah, okay. In der Indira Gandhi-Straße. Da pichelst du ganz gerne mal ein. Tachchen, hier, richtig. Ich bin's wieder, der Stefan zur Verkostung. Ich glaube, so da gibt's noch drei Sorten, die ich noch bei nicht uns kenne. Kein Bier. Bei uns gibt's kein Bier. Ich habe noch einen Berliner, ja. den man so vielleicht nicht unbedingt kennt, aber man kennt, womit er zusammenhängt. Und zwar die Gewoback, eine Wohnungsbaugesellschaft. 103 Jahre wird die alt. Und bei der ist es so, der gehören zwei Objekte, unter anderem zwei Objekte, die sehr bekannt sind in Berlin. Der Wasserturm im Prenzlauer Berg. Marc, ich glaube, du hast ihn schon sehr oft erwähnt und bewundert. Prenzlberg? Ja. Ja. What? Und das Palaceum in, wo ist das Palaceum? Na, in der Palaststraße nehme ich an. Genau, in Schöneberg. Ja. Ein sehr abgefahrener Bau, müsst ihr mal googeln, sieht sehr abgefahren aus. Ich weiß gar nicht, ob da Menschen drin wohnen. Ist architektonisch ein Knaller. Ich nehme an, das gehört sogar zum Brutalismus, bin mir gar nicht sicher. Da gibt es ja in Berlin viel. Brutalismus kann ich euch empfehlen, das ist ein Architekturstil, der hat es in sich. Der heißt so, wie er aussieht. Ja, und das ist sehr, sehr also empfehlenswert, das an der Stelle in Anführungszeichen zu setzen. Nein, wirklich. Also guckt dir mal ein paar Berliner U-Bahnhöfe an, vor allem im West-Berlin. Wunderbar, Brutalismus. Ich stelle gerade fest, dass dieser Wasserturm im Prenzlauer Berg, da bin ich neulich vorbeigelaufen. Ja, den sieht man häufig. Der sieht auch ganz eindrucksvoll aus, dass der so. In der Knarkstraße. Dass er, ja. Mhm. Ja. Und der ist, glaube ich, bewohnt sogar. Das kann ich also dir nicht sagen. Wenn eine Wohnungsbaugesellschaft betreibt als Objekt, dann wird er wohl bewohnt sein. Mhm. Ja, ja. Ah, ich höre gerade, ich kriege gerade eine Nachricht von Team Walnuss. Wir müssen etwas korrigieren, was René gesagt hat. Das war nicht ganz richtig. Was denn? Der Friedhof, von dem du vorhin gesprochen hast, der befindet sich in Kaulsdorf natürlich. Der hat nichts mit dem Tierpark zu tun. Das ist der Friedhof Kaulsdorf ist am S- und U-Bahnhof Wuhletal. Richtig. Und wenn du am S- und U-Bahnhof Wuhletal mal über die also er ist zwischen S-Bahnhof, U-Bahnhof Wuhletal und Biesdorf. Und, oder ist, meine ich den Friedhof Biesdorf? Der Friedhof Biesdorf ist ja direkt daneben. Ja. Also sie sind dann habe ich es weg. Ich glaube, du hattest gesagt, Friedhof Tierpark. Irgendwie, der ist am Tierpark. Nein, ich habe gesagt, ich hatte versucht, die Assoziationskette von Kaulsdorf-Schilkin zum Friedhof Kaulsdorf zu bekommen und dachte, der Friedhof Kaulsdorf wäre der Friedhof Biesdorf, was jetzt nicht wird's. So weit auseinander liegt. Ja, jetzt. Und der Friedhof Biesdorf ist gegenüber vom Tierpark. Na, um Gottes Liebe Willen. Hörerinnen und Gottes Hörer, Willen. Ich bitte Sie an dieser Stelle eindringlich, sich keine Sorgen über René, um René zu machen. Es geht das ihm war, gut. Wir haben ihn ständig hier im Blick. Wir sind per Videoschalter miteinander verbunden. Und wir bemerken sofort, wenn er von seinen üblichen Gewohnheiten während der Podcast-Aufzeichnung abweicht. Auch wenn er manchmal Daten durcheinander bringt und etwas wirres Zeug daher redet. Das ist nun mal sein Job. Alles gut. Genau. Weiter im Programm. Ja, dann verwirren wir unsere Hörer noch mehr. Aber alles kein Problem. Aber musst du dir mal wirklich auf der Karte in Ruhe angucken. Friedhof, Biesdorf und der Tierpark liegen sich gegenüber. Um Gottes Willen. Nein, dann möchte ich keinen. Dann möchte ich Google Maps verklagen, weil da ist dann alles falsch. Nein, du hast die Karte falsch rumgehalten. Nach der Sendung klären. Das gut, dann gehen wir ganz schnell zum Palaceum zurück. Ja. Das Palaceum ist übrigens ein Hochbunker. Das macht dieses Ding als Wohnanschrift eben umso interessanter. Ich behaupte jetzt einfach mal, darin kann man wohnen. Ich hatte da mal eine Bekannte, um nicht zu sagen eine Freundin, die hat da eine Wohnung gehabt in der Palaststraße, in diesem Gebäude, was da so über die Palaststraße genau, direkt was so rübergeht. Und ich kann nur sagen, furchtbar. Ich bedauere wirklich jeden, der da wohnen muss. Das muss ich mal so unumwunden an der Stelle sagen. Natürlich kann man es sich schön machen. Und natürlich ist es nicht die schlechteste Wohngegend. Aber der dort als völlig normal empfundene Befall mit Kakerlaken hat mir dann doch den Rest gegeben. Das fand ich nicht so toll. Mhm. Also mir sagt es gar nichts, ehrlich gesagt. Ich habe es schon mal gehört, aber wusste nicht, was es ist. Wir können ja gerne mal dorthin fahren und aufzeichnen. Habe ich gewusst, dass das kommt. Und mal wieder ein paar Interviews. Können wir in unser Backlog schreiben. Gerne. Gerne. Da gibt es ja noch eine Menge in Berlin, was wir oder von wo wir mal senden wollen, ne? Ja. Zurück zum Thema Party, Feiern. Yeah. Yeah. Ja, Berlin-Bezug. In Berlin kann man jede Menge machen, um zu feiern. Wir wollen euch jetzt nicht sagen, ach, ihr könnt auch mal ins Berghain gehen oder ins Watergate. Das sind jetzt so die meinen angesagtesten, weltbekannten Clubs. Ist es so? Oder auf die Motto-Partys irgendwie hinweisen, von denen es jede Menge gibt. Also die bekanntesten sind eben die Motto-Partys zu Themen wie Depeche Mode, 80er Jahre, 90er Jahre, Schlagerpartys. Nee, das wollen wir gar nicht machen. In dem Zusammenhang vielleicht höchstens, dass es da eine besondere Ausprägung, die sehr Berlin-spezifisch ist, gibt. Und das sind die Bootsfahrten, die man in und um Berlin machen kann. Ihr kennt es so, diese Ausflugsdampfer, die vor allen Dingen im Sommer eben über die Kanäle und die Spree und schippern. Und von denen gibt es eben auch einige, wo man sich nicht nur irgendwie als Tourist von Moderatoren zuschwallen lassen kann, wo es denn nur was zu sehen gibt. Schauen Sie jetzt bitte nach rechts. Dort sehen Sie, ich guck mal, eine Kirche. Auf der anderen Seite nicht. Ihr wisst, wie das abläuft. Jedenfalls, und da gibt es einige Anbieter, dort nur drei zu nennen, spreedampfer.de, berliner-welle.de, lex-event.berlin, haben wir dann nachher auch in den Shownotes. Die bieten maßgeschneiderte Events an. Ich selber habe zum Beispiel schon teilgenommen über schlagermove.de an einer Schlagerparty. Schon des Öfteren auf einem dieser Ausflugsdampfer und es war ein großes Hallo. Selbst Silvesterpartys kann man dort feiern. Man kann dort abendlich mit Buffet da über das Wasser schippern. Schlagerparty habe ich schon genannt, Depeche Mode Partys, 80er, 90er, Summer Partys. Alles, was man sich nur vorstellen kann. Und man kann die sogar für Privatpartys irgendwie mieten. Und das ist wirklich etwas, soweit ich weiß, Berlin-spezifisches oder zumindest in Berlin etwas Besonderes, wenn ihr plant, mal eine Feier auszurichten oder mal selber wieder abhotten wollt. Wobei man ja sagen muss, also Marc ist ja von uns dreien eher der Typ, der auch öfter mal sozusagen auf so eine Veranstaltung geht. Ne? René wahrscheinlich eher weniger, oder? Habe ich das richtig in Erinnerung? Ja. Ja, und ich auch nicht. Also das würde höchstens eine Ausnahme sein bei mir, aber so richtig, nee. Also Clubs und so eine Partys sind eigentlich nicht meins. Was ist eigentlich mit dem Matrix? Das ist doch auch recht bekannt. Ist das noch in oder ist das eher Vergangenheit? War ewig nicht mehr dort, aber gibt's noch. Okay. Und ist wohl nach wie vor ein ordentlicher Tanzbunker. Ja. Soweit ich weiß. Also ich erinnere mich, ein Kumpel, der in dem Bereich arbeitet, also nicht im Matrix, aber im Bereich Warschauer Straße, der sagt immer, wenn er früh auf Arbeit geht, dann kommen ihm die ganzen Leute entgegen, die noch schnell auf dem Fußweg kotzen und nach Hause gehen. Ne? So ist das. Ja. Ja. Stefan, möchtest du noch zum Besten geben, warum du hier so abkicherst? Weil ja, der René hat die Sendung stört. Genau, René stört gerade die Sendung. Der hat gerade nochmal eine Landkarte, sage ich mal, im Alt- oder im, ja, wie sagt man, hat man früher gesagt, eine Landkarte, heute sagt man eine Map, genau. Hat nochmal gezeigt vom Friedhof Biesdorf und dem Tierpark. Und er hat es natürlich so gezoomt, dass es ziemlich nah ist, aber am Ende sind es zwei U-Bahn-Stationen, die da Unterschied sind. Also es ist schon noch ein ganz schönes Stück auseinander für mich. Aber ist egal. Ich appreciate das, dass du das nochmal versucht hast aufzuklären. Nein, das kann ich einfach nicht auf mir sitzen. Appreciated das. Ja, Gott, lass das uns da nicht drüber streiten. In der 100. Ja. Ja, Jungs, Ich merke schon, es gibt noch einiges zu bereden, aber ja. An dieser Stelle, wenn wir einfach mal den technischen Unbillen, die uns Google hier wieder in den Weg legt, beugen und werden eine kurze Pause machen. Mhm. Bei der Gelegenheit werden wir einfach mal die Kontaktmöglichkeiten ansagen lassen und für euch da draußen heißt es, dranbleiben, wir sind gleich wieder da. Der Podcast aus Berlin. Irgendwas ist doch immer. Du findest uns bei Instagram unter dem Account podcast.iedi. Schreib uns dort eine DM oder kommentiere unsere Beiträge. Unsere Website findest du unter berlin-podcast.de. Hier gibt es alle Shownotes und ein Feedbackformular. Abonniere uns bei Spotify oder Apple Podcast. Wir freuen uns auf dein Feedback. Vielen Dank fürs Dranbleiben, liebe Hörer. Es geht sofort weiter im Text. Ja. Und zwar wollen wir jetzt mal ganz kurz darüber reden, dass man nicht nur einfach feiern kann. Und wie wir feiern, das wäre jetzt hier eigentlich schon fast für End oder Weder gewesen. Ihr habt ja schon gesagt, irgendwie ihr seid nicht so die Feiermäuse. Dann wird es euch möglicherweise erfreuen oder vielleicht ist der eine oder andere Tipp für euch dabei oder keine Ahnung. Versucht einfach irgendwas draus zu ziehen aus dem, was ich euch jetzt mitteile, nämlich Marx Ratgeber unter der Überschrift Feiern, aber wenn, dann richtig. Aus meiner Jugendzeit, naja, eigentlich kann man sagen, wir machen das auch heute manchmal noch so. Wenn ich mich mit den Jungs treffe, um feiern zu gehen, was ich, wenn wir sagen, ah ja, wir gehen heute, was ich, irgendwo in einen Club oder wir wollen ein bisschen tanzen oder wir wollen irgendwas erleben etc., dann treffen wir uns ganz klassisch bei einem von denen, um ganz normal den neuesten Klatsch und Tratsch auszutauschen. Damit man also eine ausgedehnte Smalltalk-Phase hat, damit man dann, wenn man sich in einem Etablissement mit gesteigerter Lautstärke befindet, nicht in die Verlegenheit kommt, dort den Smalltalk versucht nachzuholen, weil das wird wohl kaum von Erfolg gekrönt sein. Während dieses denkwürdigen Ereignisses werden dann gerne geistige Getränke gereicht während des Smalltalks. Und erst, wenn man sich dem Anlass entsprechend ordentlich einen angeblasen hat oder einem ob der Vielzahl an Prosits und so jung kommen wir nicht mehr zusammen, eben jener Anlass bereits komplett egal erscheint, dann erst macht man sich auf den Weg. Im Übrigen möchte ich auch mit einem weiteren Mythos aufräumen. Der polnische Abgang, der euch hoffentlich geläufig ist, falls nicht, müssen wir gleich noch darüber reden. Plötzlich verschwunden. Ist entgegen der, ja, genau, man ist dann eben plötzlich verschwunden, um das mal zu erläutern. Der darf polnische man das Abgang sagen? Ist natürlich nicht. Und deswegen setze ich ein drittes Mal an und sage mit voller Inbrunst, der polnische Abgang ist entgegen der landläufigen Meinung kein Ausdruck mangelnden Respekts gegenüber den Leuten, mit denen man unterwegs ist, sondern zeigt vielmehr ein ausgeprägtes Verantwortungsbewusstsein für die eigene Person und das direkte Umfeld. Denn wer möchte sich schon gerne auf die Schuhe kotzen lassen, um nur ein plakatives Beispiel zu bringen? Mhm. Kommen wir zu einer weiteren Kleinigkeit, mit der ich dann auch hier abschließen möchte. Nämlich, wenn man sich schon in Etablissements mit gesteigertem Fußbewegung, also Clubbing, bewegt, dann gibt es dort manchmal einen Dresscode. Dort war auf berlin.de zu lesen, grundsätzlich gilt für alle Clubs Doppelpunkt. Der Gast sollte ein gepflegtes Erscheinungsbild aufweisen und nicht betrunken sein. Wenn wir uns daran erinnern, was ich ein paar Sätze zuvor gesagt habe, dann ist das natürlich völliger Blödsinn. Es gibt so einige Clubs, die ich vermutlich nie betreten hätte, wenn ich dort noch bei Verstand gewesen wäre. Ich hatte in jedem Fall einen schönen Abend. Vielen Dank fürs Zuhören. Zurück ins Studio. Danke für diesen Bericht. Hast du denn schon mal einen polnischen Abgang gemacht, Marc? Des Öfteren. Der berühmteste dabei, und ich scheue mich nicht darüber zu reden, war im Kuhdorf, als es den Laden noch gab, eine Berliner Institution, die leider nicht mehr unter uns weilt. Ja, war wirklich weltberühmt. Na, jedenfalls im Kuhdorf, dort, wir waren vorher noch woanders Und wir waren bald ein Dutzend Leute oder so. Und einer meiner Kumpels war der Meinung, er müsste sein Portemonnaie diesen Abend mal richtig weit aufmachen und bestellte also in einer Tour nicht einfach nur Getränke, sondern ich erinnere mich, dass dort ein großer Kübel mit Eiswürfeln irgendwie gereicht wurde. Dort waren, glaube ich, ein oder zwei Wodka-Pullen drin. Dazu gab es dann noch jede Menge Red Bull-Dosen und daran haben wir uns gütlich getan. Und ich erinnere nicht mehr so viel des Abends. Ich weiß nur, dass ich dann irgendwann schon ziemlich meiner Sinne beraubt mal auf die Keramik auswich. Sprich, ich musste mal pinkeln gehen. Und als ich auf dem Weg zurück war, dachte ich nur so, boah, nee, also ich glaube, jetzt bist du gut zurechtgemacht. Jetzt wird es einfach mal so langsam Zeit, nach Hause zu gehen. Und dann dachte ich noch ein halbes Sekündchen weiter nach, soweit mir das noch möglich war, und stellte fest, ach du Scheiße, wenn mich meine Leute wiedersehen, dann heißt es sofort, gut, dass du kommst, der nächste Kübel steht schon bereit. Mhm. Und ein weiteres volles Glas mit ordentlich Volumenprozent an Alkohol würde auf mich warten. Und dem sah ich mich einfach nicht mehr gewachsen. Also kam ich aus dem Klo raus, griff geistesgegenwärtig zu meiner Rechten, wo ich eine Jacke irgendwie sah. Es war ehrlich gesagt nicht meine eigene und suchte also das Weite. Die Fahrt nach Hause war etwas länger und ich hatte tatsächlich noch die eine oder andere subversive Bekanntschaft gemacht. Damit möchte ich euch nicht langweilen. Ich weiß nur, wie ich noch nach Hause kam und meinen Schlüssel nicht fand, rief dann meine Tina vom Handy aus an und sagte, mach mir mal auf, ich weiß nicht, wo meine Schlüssel sind. Kaum war ich in der Wohnung, haben wir sie wiedergefunden. Aber das Gesicht, was Tina machte, als sie die Tür öffnete und mich erblickte, war also wirklich 200 Euro wert. Nämlich so viel hat bestimmt irgendwie die Jacke gekostet, die ich da anhatte. Sie so, was hast du denn da an? Es war eine mit breitem Revers versehene Damenjacke, darüber eine dicke Lederjacke eines BMW-Fahrers. Das weiß ich deswegen so genau, weil in der Jackentasche war ein fettes Schlüsselbund mit einem Schlüssel zu einem großen BMW-Wagen. Ich habe am nächsten Deines Tag neuen BMW. Genau. Ich habe am nächsten Tag die Sache dann aufgeklärt und bin dann mit dem Fahrrad zum Kudorf gegangen und habe dann eben diese beiden Jacken durch meine eigene eingetauscht, habe den Schlüsselbund dort auch abgegeben. Es kamen keine Anzeigen oder sonstigen Meldungen. Das heißt, der Rücktausch hat offensichtlich gut stattgefunden. Es ist alles glimpflich abgelaufen, aber es war ein denkwürdiges Ereignis. Ja. Hast du daraus was gelernt? Auf jeden Fall. Ja. Ohne Jacke feiern gehen. Ja. Sehr cool. Ja, ich habe etwas daraus gelernt, aber ich weiß nicht was. Nee, also ich kann mich an eine Situation in meinem Leben erinnern, wo ich auch mit einem Kollegen irgendwie noch was getrunken habe. Und das war dann anscheinend auch ein bisschen viel, aber nicht so, dass ich mich jetzt übergeben musste oder so, sondern einfach nur, dass ich gemerkt habe, oh je, irgendwie dreht's ganz schön im Kopf. Und bin dann auch nur irgendwie noch ins Taxi und nach Hause und direkt ins Bett. Und war so das Highlight in meiner Club- und Partykarriere, sagen wir mal so. Und ich habe mir hinterher gesagt, das brauch ich nie wieder, das hat mir nichts gegeben. Also Üben. Es wird ich habe auch besser. Noch eine Anekdote, die auch sehr unterhaltsam war. Ich muss mich gleich davon distanzieren, dass ich nur nicht maßgeblich daran beteiligt war, aber ich gehörte mit zu einem feiernden Trupp, der auf dem Weg nach Hause war, ins Hotel. Und auf dem Weg ins Hotel kamen wir an einem Weihnachtsbaumverkauf vorbei. Ihr könnt euch denken, was für eine Feier das dann gewesen ist. Und dann, ich weiß nicht, gerieten wir irgendwie in den Besitz eines Weihnachtsbaums mitten irgendwie in der Nacht. Irgendwie. Und spazierten mit einem Weihnachtsbaum im Schlepptau. nein, anders. Uns lief ein Weihnachtsbaum den ganzen Weg zum Hotel hinterher. Und dann kamen wir ins Hotel und es gab Leute, die sich von diesem Weihnachtsbaum einfach nicht mehr trennen konnten und fragten, ob sie ihn mit aufs Zimmer nehmen dürfen. Mhm. mit der Argumentation, er würde auch nicht nadeln und das wurde dann nicht zugelassen und dann durfte der Weihnachtsbaum in einem Zwischenraum, also in einem Saal, so wahrscheinlich so ein Essenssaal, zwischengelagert werden. Das war okay gewesen. Wir haben die Heimreise nach Berlin ohne Weihnachtsbaum angetreten. Selbstredend. Dann lebt er da noch heute. Genau. Na, wir, aber was ich mich in Bezug auf den polnischen Abgang nochmal, um da ganz kurz zurückzukommen, frage ist, macht man den vor oder nach dem Bezahlen? Diese Frage geht natürlich an euch, liebe Hörer da draußen. Bitte gerne mal Bezug nehmen. Klärt uns auf, wie haltet es ihr mit polnischen Abgängen, so ihr sie denn praktiziert? Und welche großen Erfolge habt ihr damit gefeiert? Konntet ihr schon Zechen damit prellen? Ja, da sind wir gespannt. Ja, aber dann wollen wir gleich, wenn wir schon mal so im Thema sind, ent oder weder, ein bisschen einmischen in die Richtung. Sehr gerne. Kannst du machen. Gut. Dann kommt jetzt, Achtung, Teaser, Applaus vorweg und das Spiel kennt jeder. Ent oder weder. Hervorragend. Punkt, danke dafür. So, also, ent oder weder. Meine Frage an euch. Es dreht sich übrigens alles ums Thema Party. Ja, also bitte nicht blöden Nachfragen. Mache ich den polnischen jetzt. Frage Nummer eins. Cocktails oder Standard, also Bier, Wein? Tja, Stefan. Jetzt kommt es ans Tageslicht. Bier eher selten, um ehrlich zu sein. Wein kann man mal trinken, wenn Frauen dabei sind und die sagen, ach, ich will gerne eine Flasche Wein, dann trinkt man halt mit. Cocktails. Da trinkt man halt mit. Sehr gerne. Nö, das so ist ja, die sagen ja dann immer, ah, aber eine ganze Flasche schaffe ich nicht, komm, trinkst du mit und dann trinken wir halt. Ne? Aber Cocktails auch sehr gerne. Sehr gerne. Auf einer Heimparty auch Cocktails? Ja, dann sind sie ja sogar selbst gemacht. Ist ja noch besser, noch schöner. Ah, okay. Aber frag mich jetzt nicht nach Namen. Da tue ich mich immer schwer. ja, ich bin nicht so der Cocktailfreund, weil es sind immer ziemliche Zucker- und Alkoholbomben. Und beides zusammen ist wirklich eine wüste Kombination. Aber wenn es schon in die Richtung schlagen sollte, dann doch gerne in Form von Longdrinks. Also ich nehme gerne mal so einen Erdbeer-Daiquiri oder trink mal einen Cuba Libre. An sich bin ich auch überhaupt nicht so der Bierfreund. Ich trinke Bier, doch schon am ehesten Bier, aber dann immer in Form von Mischgetränken, sprich ich in Form von Radlern. Ja, also entweder ist man in einer Kneipe und dort kriegt man irgendwie ein Bier vom Hahn, dann lässt man sich das irgendwie halt mit Sprite auffüllen. Oder aber man ist in einer glücklichen Situation und kriegt dort irgendwie mal ein direkt vorgemischtes Bier, wo also nur die Hälfte Alkohol drin ist und die Hälfte Bier. Und dann schmeckt es eben eher nach Brause. Das ist dann schon eher meins. Wein gar nicht. Sekt auch nicht. Auch nicht als Champagner. Auch nicht aus Pumps oder aus Bauchnabeln. Geh mir weg mit dem Zeug. Was mit Prosecco? Ja, du bist auch so ein Prosecco. René. Ich hatte mal, ich war mal auf einer Weihnachtsfeier in Luxemburg gewesen, wo man ja bekanntlich Französisch spricht. Und mir fiel auf an der Bar das französische Wort für Sekt nicht ein. Es gab Sekt oder Orangensaft. Aber auf Orangensaft hatte ich keinen Bock. Ich wollte halt einen Sekt haben, aber mir fiel echt das Wort nicht ein auf Französisch. Aber ja, ich habe es dann mitgekriegt, also Cremaillon. Was eigentlich mit Mocktails? Was ist ein Mocktail? Alkoholfreie Cocktails. Wir haben ja über Alkohol gesprochen. Also ja. Alkohol bei mir, Bier geht gar nicht. Also diese Vorstellung von einem kühlen Blonden, erfrischend kühlen blondes Bier funktioniert bei mir überhaupt nicht. Ich finde Bier nur erträglich als Radler. Mein Standardgetränk auf Partys ist, auch wenn es jetzt vielleicht ein bisschen seltsam klingt, tatsächlich Rotwein. Nicht, weil ich ein Weinkenner bin oder so. Nein, also das ist das Problem. Wenn man sagt, man trinkt Rotwein, dann wird dann immer gleich gefragt, oh, was für ein Rotwein soll es denn sein? Da denke ich immer an Rotwein, alles außer Sangria. Weißt du nicht, was rot ist? Ja. Ja. Alles außer Sangria, schön. Cocktails finde ich immer ein bisschen kompliziert zu mixen halt. Also das ist immer mit so viel Aufwand verbunden. Deswegen habe ich es richtig gemacht, da einfach. Ja, ist so, ne? Deswegen habe ich in den letzten Jahren Gin Tonic sehr bevorzugt getrunken. Das ist auch tatsächlich jetzt mittlerweile dem Wein abgelöst, mein Standardgetränk an Tagen, die auf Tag enden. Nein, natürlich nur an Wochenenden. So schlimm ist es nicht. Ihr braucht euch keine Sorgen machen. Genau. So viel zu meinem Trinkverhalten. René, du hast gerade gesagt, deine französische Party damals war schwierig, weil dir das Wort nicht eingefallen ist. Also falls du demnächst mal wieder da bist und dir bietet einer einen Kaffee an, dann sag einfach lieber Tee. Ah, das ist ja ein Spitzenwitz. Merci beaucoup. Das war dazu muss man Französisch kennen, um den zu verstehen. S'il te plaît. Gut, weiter geht's. Ich habe noch eine Frage für euch, und zwar in der Wohnung oder in einer externen Location feiern? Tja, Stefan, ich denke, diese Frage geht an dich. Ja, wenn es nicht meine eigene ist. Nein, ich hab schon Partys, also Geburtstage zum Beispiel, ist ja auch eine Party. Kann ich mich erinnern, dass manche Leute da auch irgendeine Location mieten, was auch ganz nett ist. Ich meine auch so außer, also wirklich irgendwie Party hier so, was Marc vorhin beschrieb, auf irgendeinem Schlagerfestival kannst du ja auch Party machen. Ach so. Oder in einer Bar oder keine Ahnung. Na, kommt drauf an. Also habe ich schon beides erlebt, ja. Also ich denke, man muss die Frage ein bisschen konkretisieren. Also ja. Ich hätte jetzt auch gesagt, wenn ich diese Unterscheidung habe, dann macht das nur dann Sinn, wenn ich die Frage dahingehend erweitere. Sag mal Privatparty. Könntest du dir vorstellen, ja, Privatparty so. Nur im privaten Bereich oder eben auch im extern angemieteten Bereich? So war es gemeint. Genau. So wie du die Frage interpretierst, Marc. Sehr schön. Also ich habe, glaube ich, größere Erfolge gefeiert tatsächlich im privaten Bereich. Also wenn wir tatsächlich irgendwo in der Wohnung waren. Ich will jetzt nicht den Klassiker bringen, Küchenpartys sind die besten, auch wenn das stimmt. Aber wann auch immer eine private Party woanders stattfand, heißt es nicht, dass es schlecht gewesen wäre. Aber in irgendwelchen heimischen vier Wänden war es immer besser. Mhm. Hm. Also sehe ich genauso. Also Partys, die irgendwie extern sind, also sind meist auch mit fremden Menschen dann verbunden, sind mit vielen Menschen verbunden. Und das mir, ich brauche so eine Party privat. Also deswegen ziehe ich auch Privatpartys vor, in kleinen Kreis. Der kleine Doktor Separé. Ja, ja, für 40 Euro Bereich, Herr Görlitz. Für 40 Euro tanzt sie ein Lied im Separé. Ja. Schlinge. Genau, also dann möchte ich aber die Frage tatsächlich erweitern, in der eigenen Wohnung oder dann lieber bei Freunden? Stefan. Also eine eigene Wohnung mache ich selten Party, muss ich ehrlich sagen. Dann wird's Zeit. Da schließt sich eigentlich gleich die Frage an, warum? Einfach zu viel Aufwand. Oh, naja. Stefan bringt einen nicht unerheblichen Punkt, weil ja, du möchtest feiern. Du willst richtig schön mit der Wange an eine Wand lang schrammen. Nein. Und dich das hat mir schon erklärt, so ein Typ bin ich ja gar nicht. Also. Ja gut, wir haben ja, okay, ja, also wenn wir über Feiern sprechen, dann ja, sollte ich wahrscheinlich das mit Leuten machen, die was davon verstehen, ihr beide seid offensichtlich genau. Nicht so bewandert, aber lange Rede, kurzer Sinn, wenn du in deinen eigenen vier Wänden eine Party ausrichtest, bist du natürlich immer in der undankbaren Situation, ach du Scheiße, ich kann mich hier nicht abschießen, weil ich muss ja da dafür sorgen, dass hier alles seinen rechten Gang geht. Ja. Ich muss gegebenenfalls Türen öffnen, Seiten vor die Polizei oder die Feuerwehr oder geladene Gäste. Die Nachbarn. Aber es ist ein bisschen schwierig. Nein, also da könnte ich ja die Frage stellen, wo fängt eine Party an? Ich meine, wenn jetzt irgendwie Geburtstag gefeiert wird, dann ist das ja, ist das dann schon eine Party oder ist das ein nettes Beisammensein? Kann. Ist ja die Vorstufe wahrscheinlich. Gibt, ja, es gibt einen, sagen wir es mal so, es gibt einen nicht sichtbaren, aber von allen gespürten Schalter, der umgelegt wird. Und dieser Schalter macht aus einem lockeren Beisammensein eine Party. Ach so. Verstehe. Das, und wenn Marc den Schalter klicken hört, dann steht dann der im Flipper auf dem Tisch. Aber hallo. Ja. Nein, also ich sag mal, was, also Party ist es für mich auch nicht, aber wenn halt Kumpels zum Beispiel zum Fußball gucken kommen, dann machen wir das eigentlich immer so, dass jeder irgendwas mitbringt. Das ist dann okay Und das ist doch mega. Das ist dann auch vollkommen in Ordnung. Aber so richtige Party mit Exzessen, also nein, auf keinen Fall in meiner Wohnung. Also eine Party muss ja nicht jemand ja, eben, mit sich aber bringen. Deswegen, die Frage ist, glaube ich, berechtigt, wo die Party beginnt. Ne? Also, wenn noch Scheiben in den Fenstern sind, ist es keine Party. Genau, keine Party. Wenn der Fußboden noch nicht vollgekotzt ist. Ne? Aber da siehst du, ich habe als Teenager die Erfahrung gemacht, ich bin groß geworden in einer Region, wo anliegend viele Einfamilienhäuser waren. Mhm. Das heißt, ein Teil der Klassenkameraden war aus Hausbesitzerkreisen und da war es gang und gäbe gewesen, wenn die Eltern im Urlaub waren, da wurde Party gemacht, so wie man es aus dem Fernsehen kennt. Da wurden dann supergeil. 20, 30 Leute eingeladen, zum Teil kannte man sich nur vom Sehen aus der Schule und da habe ich manchmal auch gestaunt, wie schmerzfrei diese Mitschüler waren, dass dass da einfach wildfremde Leute durchs Haus gestiefelt sind. Mhm. Ich meine, wir haben das im Wohnungsumfeld auch gelegentlich gemacht, dass wir in einer Wohnung von Kumpels gefeiert haben, wenn die Eltern nicht da waren und dann bist du auch durchs Schlafzimmer, durchs Wohnzimmer, in alle Räume, wo du nicht hingehörst und fand ich immer echt mutig. Ja, ich habe immer meine Mutter zu Hause gelassen, wenn wir sowas gemacht haben. Echt? Anfänger. Ich erinnere mich an eine wirklich geile Party bei einer jungen Dame, die sich weder durch Äußerlichkeiten noch durch besondere charakterliche Vorzüge hervorgetan hat, sondern ausschließlich dadurch, dass ihre Eltern ein recht großes Einfamilienhaus irgendwie bewohnten. Und wir waren geneigt, ihr zu folgen, als sie sagte, ich mache bei mir eine Privatparty. Also sich die Party, waren dann drei, vier Dutzend Leute. Und ich erinnere mich nur noch daran, wie wir in einer Sauna, die ausgelegt war für 4 bis 6 Personen, mit doppelt so vielen Leuten gesessen haben. Oh oh. Alle splitterfasernackt. Also es war keine Orgie, es war wirklich eine Party. Ja. Aber es ist gerade so ein Erinnerungsfetzen, der so aufblitzt. Und ja, ich kann euch nur raten, ihr müsst dem Konzept Party ernsthaft eine Chance geben. Man muss sich da fallen lassen. Dann schließe ich mal, ich habe noch eine abschließende Frage, um das Thema jetzt komplett rund zu machen. Mhm. Eskalation oder gesittet? Stefan? Naja, die Frage kannst du dir selber beantworten. Wie heißt eigentlich diese Podcast-Folge? Die passt ja dazu. Party-Eskalation. Genau, aber bei mir auf jeden Fall gediegen. Die ruhige Eskalation quasi. Es reicht, wenn ich am nächsten Tag einmal durchwische und alles ist erledigt. Gemäßigt. Einmal mit dem Gartenschlauch durch die Wohnung. Genau. Ich habe alles wieder rausgekerchert. Die Fliesen abspülen. Hervorragend. Ja. Nein, auf keinen Fall. Also ich habe ja gesagt, ich bin auf keinen Fall dieser Partytyp, das ganze Gegenteil von Marc natürlich. Also es fällt mir an der Stelle schwer, mit den Begrifflichkeiten umzugehen. Also Eskalation heißt für mich nicht, die Bude in Schutt und Asche zu legen, sondern Eskalation heißt für mich tatsächlich, beim Trinken vielleicht ein bisschen über die Stränge zu schlagen. Wie soll man sagen? Also gesittet klingt mir nicht nach Party. Das klingt mir, naja, es gibt auch ruhige Partys, ist okay. Also kann ich pauschal nicht abschließend beantworten. Es hängt auch immer von der eigenen Tagesform ab. Es hat beides seinen Reiz gegebenenfalls. Stefan möchte ergänzen. Genau, also mir fällt gerade ein, also Party, genau, wie definierst du eine Party? Also wenn du zum Beispiel Freunde einlädst. Das sind keine Freunde. Ja, oder Leute einlädst und zum Beispiel einen netten Abend machst mit Gesellschaft spielen, dabei was Schönes trinkst, erzählst, gilt das schon das für dich als Party? Das ist keine Party. Genau, nein, richtig. Definitiv nicht. Ja. Gesellschaftsspiele und Party schließen sich aus. Punkt. Genau. Aber Marc, wie sieht denn deine Party-Einladung aus? Na eben. Wenn die Tür aufgeht, sagst du dann, eure Klamotten könnt ihr da ausziehen, Kondome sind hinten und Alkohol wisst ihr ja vom Fass ohne Gläser. Genau, ihr legt euch bitte einzeln unter das Fass, nicht gemeinsam. Ich habe doch schon gesagt, Party ist nicht gleich Orgie. Also bei mir, das ist die Eskalation. Also wenn jemand irgendwie ein Scheiß- oder Drogenquartett mit dabei hat, das können wir nur durchgehen lassen. Aber Monopoly oder Spiel des Lebens, nee. Hallo, es gibt doch auch Spiele, warte mal, wie hießen denn die alle? Jetzt fällen mir die Namen gar nicht ein. Werwolf. Nein. Ja, du bist vom Fach, Stefan. Ach shit, hätte ich mich mal vorbereitet. Nein. Also, dann, du kannst ja mal überlegen, Stefan, ich möchte ganz kurz auf das Party-Thema mal eingehen. Ja. Also, für mich ist eine Party, also ob es eine Party wird, entscheidet sich ja im Nachhinein erst, weil du lädst ja nie zu einer Party ein, sondern du sagst, hey, wollen wir am Wochenende zusammensitzen? So kenne ich das. Mhm. Echt? Und dann ist eigentlich schon klar, dass definitiv Alkohol im Spiel ist. Das kann man sich dann schon an einer Hand abzählen. Ob da mehr läuft, das... Genau, über Drogen haben wir jetzt noch nicht gesprochen und dabei belassen genau. wir es auch. Nein, also nee, ich muss auch sagen, ich bin da mehr der gesittete und ruhige Typ. Also man sitzt da zusammen, trinkt was, hat Spaß zusammen, lacht und hört Musik. Und ja, wenn es mal ein bisschen zu weit geht mit der Droge Alkohol, dann kann schon passieren, dass man auch ein wenig die Kontenance verliert und ein bisschen über die Stränge schlägt, aber ja, ich bin auch jetzt in dem Alter, in dem ich mich gern an den Abend zuvor erinnern möchte. Ja, absolut. Und ich vertrage auch das Echo der Kloschüssel nicht mehr so gut. von daher, Alkohol ja, Spaß ja, aber den Kontrollverlust, den habe ich lange hinter mir. Ja, das möchte ich auch noch abschließend, als abschließenden Satz ergänzen. Eine gute Party ist eigentlich die, wo ich nicht am nächsten Tag das Gefühl habe, ich müsste die drei magischen Worte sagen. Und die lauten nie wieder Alkohol. Also, dass man sich am nächsten Tag nicht komplett zerschlagen und beschissen und durch den Wolf gedreht fühlt. Das macht für mich eine gute Party aus. Mhm. Wobei ich kann mich, also ich kriege das auch immer dann vorgelebt von Leuten, die über die Stränge schlagen und das tut einem selber dann auch schon ganz schön weh, wo man dann sagt, Gott sei Dank hat man es nicht so weit getrieben. Also ich kann mich in Sinn an eine Autofahrt von einer Party nach Hause am nächsten Morgen, die Autofahrt ging fast 2 Stunden und ich hörte aus der hinteren Reihe nur, oh, wow, wow, wow, wow, wow, wow. Oh, wow, wow, wow, wow, wow. Und der Kollege verließ das Auto mit einer Mülltüte, die voll gekotzt war. Dann sah aus wie ein Nachgebot, die er damit sich mitschleppte. Und ich wette, er kam zu Hause an, hat das Ding auf den Küchentisch gelegt und ist durchgegangen ins Bett und tot umgefallen. Aua, aua, aua. Lasst uns dieses Thema ganz schnell zumachen, weil es gibt da noch einige Anekdoten, die mir gerade so in den Kopf kommen. Aber wenn ich die jetzt noch erzähle, dann schaffen wir es nicht mehr zum Witzbattle. Ach so, ja. Ja. Nee, das war auch, wie gesagt, die letzte Frage. Und ganz ehrlich, mich würde mal interessieren, wie bei euch Partys aussehen. Vielleicht ist ja jetzt auch euer innerlicher Film abgelaufen. Ihr könnt uns gern zu einer Party einladen, damit wir uns das mal persönlich anschauen können. Yes. Wir sind gern dazu bereit. Wir kommen auch mit dem Mikrofon vorbei. Ich glaube, Stefan, wir haben schon vor einigen Jahren angeboten. Ich weiß gar nicht, vielleicht waren wir auch schon auf einer Stimmt. Party und haben dort aufgezeichnet. Ich kann mich nicht mehr genau erinnern. Wir machen Arbeitsteilung. René begrüßt die Gäste. Ich trinke und Stefan zeichnet auf. Genau. Für mich wäre nur ganz wichtig, eine Party ist erst eine Party, wenn es Rotwein, Käse und französische Musik gibt. Okay. Und die Nachbarn an die Wände klopfen. Ausziehen. Genau. Die Nachbarn ausziehen. Ja. Und die Stripper in Polizeiuniform kommen. Sehr interessantes Thema. Ihr wisst Bescheid. Haben wir vor allen Dingen über Marc sehr viel kennengelernt heute. Aber wir sehen schon, wir arbeiten gerade Marc so seine da. Vergangenheit auf. Ja, das ist ja eben so ein bisschen Therapie. Genau. Heute sind wir die Therapeuten. Ich habe jetzt irgendwie Bock auf Alkohol. Obwohl ihr wisst, das heißt natürlich Therapie. Therapie, genau. Ja, auch zur 100. Folge gehört natürlich der Drofi-Spruch des Tages. Dann, diese Rubrik ist unbedingt mit Humor zu nehmen und soll keine Verherrlichung oder Verharmlosung von Drogen sein. Nichtsdestoweniger kommt jetzt der letzte auf meinem Zettel stehende Drofi-Spruch des Tages. Und der lautet, alle Pappen, keiner klebt. Weiß er Bescheid. Und jetzt? das Witzbattle in Folge 100. Witzbattle, Runde 1. Du Schatz, ich geh noch mal kurz runter in die Kneipe, trinke 2 Bier und bin um 10 wieder da. Ja, ist gut, aber verwechsel die Zahlen nicht. Mhm. Ach, den kanntet ihr schon. Nee. Ja, dann Witz Nummer 1 von mir sind, zwei Ziegen treffen sich auf der Weide und fragt die eine, kommst du heute auf zur Party? Nee, kein Bock. Ein Klassiker. Wieso liest du meine Witze vor? Ist ja gemein. Hey, du warst aber gestern bei der Party echt besoffen. Was? Ich habe keinen Schluck getrunken. Digga, du hast mit deiner Handytaschenlampe versucht, dein Handy zu finden. Das ist ein Klassiker. Runde 2. Er ruft eine Frau beim Radiosender an und sagt, ich habe gestern eine Geldbörse gefunden. Da waren 10.000 Euro drin. Außerdem war da noch eine Visitenkarte, die ich da in dieser Börse entdeckt habe. Diese ist ausgestellt auf den Namen Bernd Meier. Er wohnt im Langer Weg Nummer 17. Und ich rufe an, spielen Sie doch mal bitte irgendein schönes Lied für diesen Mann. Klavier. Verstanden? Mhm. Ich nicht, werde mir aber nachher nochmal in Ruhe erklären. In den Outtakes bitte. So, okay. Sagt der Vater zum Sohn. Alles Gute zur Volljährigkeit, mein Sohn. Jetzt kannst du bis zur Hochzeit machen, was du willst. Genau. Kurze Freiheit. Ja. Ich habe noch einen Klassiker. Zwei Neutronen gehen zu einer Party, doch der Türsteher meint, tut mir leid, heute nur für geladene Gäste. Also für den braucht man Abitur. Ja. Oh, den hast du vor allen Dingen neulich erst erzählt. Gar nicht. Ja, sicher. Nein. Oder der andere, oder die andere Partymaus hier. Reicht. Okay, okay. Ich habe noch so einen richtig langen, aber den würde ich dann tatsächlich in den Outtakes erzählen. Also schön dranbleiben, Leute. Ich weiß, Outtakes sind eigentlich was anderes, aber egal, pass auf. Der Kleine, der jetzt noch kommt, lautet, das kleine Töchterchen kommt zur Mutti und fragt, du Mama, können Engel fliegen? Darauf die Mutter, natürlich können Engel fliegen. Darauf die Tochter, aber unsere Maria fliegt doch nie. Die Mutter zur Tochter, aber Kind, Maria ist doch unser Dienstmädchen, die kann nicht fliegen. Darauf die Tochter, und warum sagt dann der Papa immer zu Maria, du bist mein Engel? Erwidert die Mutter, ah, wenn das so ist, dann fliegt sie natürlich. Okay, und da sind sich zwei Kumpels, sagt der eine zum anderen. Ey, ich wollte gestern auf eine Ü30-Party, aber der Türsteher, der hat mich nicht reingelassen. Ja. Und dann sagt der andere, hä, warum nicht? Ja, 2 Zentimeter zu kurz. Alte Sau. Echt mal, den müssen wir ja rauspiepen, so versaut war der. Das ist ja, ja, Dreck, ja wohl Schweinwitze hier. Warum gibt's denn so weit? Das ist ja 100 also. Folgen hier und aber heute dreht er auf hier zum Jubiläum, ja. Der René. Ja, nochmal richtig versaut hier. So, Stefan. So, ich habe einen Ass gezogen. Ich muss eine Runde aussetzen, weil ich keinen Witz mehr habe. Oh, dann kann ich deinen Witz erzählen, Stefan? Na, hast du ja schon. Oder macht Marc erst? Du hast ja schon einen Witz von mir erzählt. Bonusrunde. Okay, dann bin ich dran. Treffen sich zwei Freunde, sagt der eine. Du, ich war übrigens neulich mal hier, weißt du da, hier, ich war in der Wüste. Und da kam ein Tiger auf mich zugerannt. Ey, ich schwöre dir, so schnell war ich noch nie auf einem Baum, sagt der andere. In der Wüste gibt's doch gar keine Bäume. Sagt der andere, du, das war mir in dem Augenblick vollkommen egal. Na gut. Na, wie war die Party gestern? Stinklangweilig. Wenn ich meine Hose früher gefunden hätte, wäre ich schon längst weg gewesen. Mhm. Nicht schlecht. Das war meine Antwort auf die Frage, wie meine Party bei Marc war. Ja. Ja. So, jetzt könnt ihr euch ausruhen. Soll ich jetzt den Langwitz erzählen oder machen wir es nachher? Mach's in den Outtakes. Okay. Dann kann ich nämlich kurz sagen. Wir kosten jede Minute aus. Hört bis zu Ende durch. Genau. Erst wenn ihr dieses Flap-Geräusch hört, wenn die Spule zu Ende ist, flap, flap, flap, dann seid ihr wirklich am Ende des Podcasts angekommen. Ja. Genau. So. Schönes Schlusswort. Gut. Das war das Witzbattle in Folge 100 und das war auch fast das Ende der Folge 100. Denn ja, vielleicht hat der ein oder andere, Marc oder René, ist damit gemeint, noch René. Ein Zitat oder eine Weisheit des Tages. Ja, René hat sich wunderbar vorbereitet. Ja, garantiert. Okay, alles klar. Also, wir reagieren nicht auf Ereignisse der äußeren Welt, sondern auf unsere eigenen Empfindungen. Der ist deep, ne? Oh ja. Ja, wir leben in der Matrix. Den muss man mal kurz wirken lassen. Ja. Ja. Super. Lass mal wirken. Alles klar. Ist der von jemandem berühmten oder hast du den ausgedacht? Gibt es da ein Auto? Ob den jemand erfunden hat? Den hat niemand erfunden. Na, ist der von jemandem? Ja, den habe ich gerade erzählt. Ja, oh, wir kriegen das raus. Das ist herrlich, wie ihr aneinander vorbeiredet. Echt? Okay, nein, wir machen die Folge zu. Vielen Dank fürs Zuhören. Habe ich irgendwo gelesen. Bis zum nächsten Mal. Das bringt nichts mit René heute. Vermutlich in zwei Wochen hören wir uns wieder. Und das ist dann genau, die letzte Folge in diesem Jahr. Genau. Dann vielen Dank fürs Zuhören. Danke an Marc, danke an René. Das war die 100. Folge. Und jetzt kommen wir so. Alles klar. Also, Party bis zum nächsten Mal. Tschüss. Party-Eskalation. Und hier sind die Outtakes. Hey, Böllerverbot an Silvester. Die Bienen summen in der Luft, erfüllen sie mit Honigduft. Ja, ein Potpourri der guten Laune. Wir können loslegen. Umgehend. Hau rein. Haben wir die Startgenehmigung? Ja, wir sind schon auf dem Rollfeld. Alles grün, wir haben ein Go. Wenn jetzt nicht noch der Reifen platzt. Herzlich willkommen zur... Ich wollte gerade sagen, ich werde dir gleich ins Wort fallen. Ja, ist dir gelungen, bevor du es gesagt hast. Mit verschiedenen Geräuschen. Lass dich davon irgendwie nicht irritieren, mach einfach weiter. Oder wir fangen am besten damit an. Ich drücke hier ein Knöpfchen und dann legst du sofort los, okay? Alles klar. Das war jetzt aber schon durcheinander von euch. Kein Wort verstanden. Ist ja auch, geht ja auch nicht darum, dass du was verstehst. Ja, doch. Stefan. Dann müssten wir sehr langsam sprechen. Im Zweifel, wenn du es alleine machen würdest, würdest du sagen, hey, schön, dass du da bist. Und jetzt dranbleiben, gibt ein paar tolle Sachen. Ja, dann doppelte Geschwindigkeit jetzt. Ein Mann hat sich im Wald verlaufen. Nach 4 Wochen ohne Essen und Bett findet er endlich ein kleines Haus im Wald. Er klopft an und ein kleiner, uralter Chinese öffnet ihm. Der Mann erklärt seine Notlage und der Chinese bietet ihm für die Nacht ein Bett an und bittet ihn, gemeinsam zu Abend zu essen. Er stellt jedoch eine Bedingung an die Einladung. Seine Enkelin wohnt bei ihm und er möchte auf keinen Fall, dass irgendein Gast sie auch nur berührt. Der Mann nimmt die Einladung dankend an und geht auf die etwas wunderliche Bedingung ein. Da warnt ihn der alte Chinese nochmals eindringlich. Wenn er seine Enkelin auch nur berühren würde, so müsste er einen schrecklichen, dreiteiligen chinesischen Horrortest überstehen. Der Mann willigt nochmals ein und freut sich auf das Essen und sein Bett. Am Abendessen versteht der Mann schließlich, was es mit der seltsamen Drohung auf sich hat. Die Enkelin des alten Chinesen ist eine junge Dame und die hübscheste asiatische Perle, die er je gesehen hat. Während des Essens kann er seinen Blick nicht von ihr abwenden und auch sie scheint Gefallen an ihm zu haben. Möglicherweise lebt sie schon Jahre allein mit ihrem Großvater im Wald. Als sich nach dem Essen jeder in sein Zimmer zurückzieht, passiert, was passieren musste. Der Mann hält es nicht mehr aus und geht in das Zimmer des Mädchens. Als er glaubt, der Großvater schliefe schon tief und fest. Er denkt sich, auch wenn er es merken sollte, der Großvater, was ist schon ein Chinesentest gegen eine Nacht mit dieser Frau? Die Nacht war tatsächlich die schönste seines Lebens. Als er am anderen Morgen in seinem Zimmer aufwacht, hat er ein beklemmendes Gefühl auf der Brust. Er macht die Augen auf und sieht einen großen Stein darauf. Auf einem daran angebrachten Zettel steht: Erster chinesischer Horrortest, Doppelpunkt, Felsbrocken auf Brust. Der Mann denkt sich, der alte Chinese hat es dann wohl doch mitbekommen, aber der Stein ist ja wohl lächerlich. Er nimmt also den Felsbrocken und wirft ihn kurzerhand aus dem Fenster. In diesem Moment sieht er, dass auf dem Felsbrocken noch ein zweiter Zettel klebt, auf dem steht: Zweiter chinesischer Horrortest, Felsbrocken mit Schnur an linkem Hoden angebunden. Der Mann bemerkt die Schnur, aber er kann den Felsbrocken nicht mehr fangen. Geistesgegenwärtig springt er aus dem Fenster dem Stein hinterher, um das Schlimmste zu verhindern. Nachdem er aus dem Fenster gesprungen und schon im freien Fall ist, bemerkt er einen weiteren Zettel an der Hauswand mit der Aufschrift Dritter chinesischer Horrortest, rechter Hoden mit Schnur an Bettpfosten angebunden. Ach. Ja, sehr gut. Ja, wäre fast eingeschlafen, aber die Pointe war gut, ja. Schönes Schlusswort. Wir beenden Folge 100 und stoppen jetzt unsere Aufnahmen. Ja. Und 5, 4, 3, 2, 1. Stopp. Ich muss meine Stopptaste erst noch suchen. Warte. Ich glaube, ich habe sie gefunden.